Willkommen an dieser Stelle, wie immer zum Sunday Service. Ich habe heute wirklich die volle Breitseite neuer Musik für euch. Es gibt Stoff von FX Twin, Jamie T ist dabei, Caribou, Letitia Sedier, King Tough, Childhood, die Vaselines, Martin Carr von den Boo Radleys, Alan Oye, dann noch Johnny Marr und Sandra, also eine ganz bunte Mischung mit ganz vielen neuen Zeugs. Eben gerade die Alalas, eine 60s-Band aus der heutigen Zeit, kommen aus Los Angeles und haben gerade mit Worship the Sun eine schöne 60s-verliebte Platte veröffentlicht. Ihr Track gerade eben hieß Recurring und hier kommt ein gewisser Paul White. Wait. You Wanna Go, das war ein Track von Paul White, eigentlich ein Hip-Hop-Produzent aus England, der aber auch ja eigentlich als Multi-Instrumentalist und auch als Sänger natürlich fungiert hier mit seinem neuesten Album Shaker Notes. Klingt überhaupt nicht nach Hip-Hop, sondern ja eher so ein bisschen nach zwischen allen Stühlen, die es so musikalisch gibt, und das macht diese Platte eigentlich auch ziemlich interessant. Steve Gunn ist ein Songwriter aus den USA, der ziemlich, wie soll ich sagen, bekannte Fans hat. Kurt Weil gehört dazu oder auch James McNew, dem Bassisten von Yola Tango. Way Out Weather heißt das neueste Album von Steve Gunn, und hier kommt der Titeltrack von diesem neuen Album. Thank you. war Steve Gunn mit dem Track Way Out the Weather vom gleichnamigen Album. Steve Gunn ist keine unbekannte Größe, hat schon diverse Platten veröffentlicht. Ich glaube so fast mindestens ein Album jedes Jahr. Dieses Jahr sogar schon das zweite hier mit dem neuesten Werk. Und er hat auch mal mitgespielt bei The Violators, die Backing Band von Kurt Vile. Da war er mal zweiter Gitarrist, ist dort aber inzwischen ausgestiegen, um sich mehr seiner Solo-Karriere zu widmen. Und wie gesagt, hat hier eine schöne neue Platte veröffentlicht, die alle Fans von Kurt Vile auf jeden Fall gefallen dürfte. Gefallen tut auch das neue Album von FX Twin. Richard D. James ist zurück nach 13 Jahren ein neues Lebenszeichen mit seinem Album Syro. Hier kommt der Track Mini Pops 76967. So rum heißt das Ganze. Thank you. 67, das war ein Track von FX Twin vom neuen Album Syro. Hinter FX Twin verbirgt sich Richard David James, Richard D. James wird er eigentlich immer genannt, kommt aus Irland und macht schon ziemlich lange Musik, hat eigentlich diese elektronische Ambient-Musik fast mit erfunden, nach Brian Eno natürlich. Und angefangen eigentlich so Ende der 80er Jahre die ersten Tracks zu machen, vielleicht sogar schon noch einen Tick eher. Und dann gab es in den 90ern zwei Platten, die hießen dann Selected Ambient Works. Da gibt es den ersten und den zweiten Teil, die ziemlich großartig sind. Und dann hat er eigentlich erst vier Alben rausgebracht, die hießen I Care Because You Do, Mitte der 90er, dann Richard D. James Album ein Jahr später. Und dann gab es 2001 so einen ziemlichen Bruch mit Drugs. Das war eine Platte, die total verstörte, die so Drum and Bass Einflüsse hatte und eigentlich so alle FX Twin Liebhaber so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Jetzt ist er nach 13 Jahren zurück mit Syro. Mich wundert, was er dann dazwischen gemacht hat in der Zeit. Vielleicht so ein bisschen Drogen konsumiert und wieder runtergekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er wieder ein bisschen back to the roots, was die Tracks angeht. Die sind ein bisschen, ich will nicht sagen songorientiert, aber schon ein bisschen entspannter. Man kann sie eigentlich ganz gut hören. Nicht nur, wenn man auf so ein Zeug steht, sondern auch, wenn man mal für sowas ein bisschen Neugierde mitbringt vielleicht. Weiterer Track von ihm heißt Product 29. Hier kommt FX Twin. X-Twin war das mit dem Track Product 29, mit K geschrieben, deshalb sage ich ihm einfach Produkt statt Product. Cyro, das neueste Album von FX Twin, wenn der was Neues macht, diese ja eigentlich Legende, stehen sie alle stramm, die Medien, die Zeitschriften, die Radios etc. etc. Aber ganz ehrlich, der Sound von FX Twin ist über die Jahre dann doch etwas überholt worden und andere machen das inzwischen doch etwas spannender, vielseitiger und interessanter als wie der Altmeister des Ambience. Eine Compilation habe ich jetzt auflegen, Strange and Dangerous Times heißt die. Da geht es um die Anfänge der Roots Music, also so ein bisschen Richtung New American Country Folk Roots Music, diese ganze Geschichte hier. Und ich muss ehrlich zugeben, von den 16 Künstlerinnen hier drauf und Künstlerinnen kenne ich keinen einzigen. Deshalb lohnt sich das da mal reinzuhören. Hier kommt zum Beispiel Will T. Taylor mit dem Track Hummingbird. Das war Will T. Taylor mit dem Track Hummingbird, einer von vielen interessanten Künstlern, Künstlerinnen, die auf der Compilation Strange and Dangerous Times drauf vertreten ist. Und wie gesagt, da geht es um amerikanische Roots Music, also wo hat Folk und Country und alles, was sozusagen danach kam, ihren Ursprung. Und ja, ob das nun wirklich auf diese 16 Songs hier zusammengekocht werden kann, wage ich mal zu bezweifeln. Trotzdem ist diese Compilation auf jeden Fall hörenswert, weil es dort sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Und noch ein Track hinterher, der kommt von James Honeycutt und heißt A Dying Healer Waltz. Feel me dying for you, slowly turning blue. I suffer long so you might learn to feel. Pour your virgin tears into my endless well. Brings you peace as I travel straight through hell. As I destroy myself, death by cathartic therapy. I'm dying here for you, so that you might make it through. So dance the devil's tune while I leave. We'll be right back. Den Sunday Service und das gerade eben war Johnny Marr. Johnny Marr, wer ihn nicht kennen sollte, war mal Gitarrist bei The Smiths, einer ziemlich großartigen 80er-Jahre-Band aus England, die sich leider 87 aufgelöst haben. Johnny Marr, damals kongenialer Songwriter mit Morrissey zusammen. Da dürft ihr wahrscheinlich mehreren oder hoffentlich eher euch ein Begriff sein. Johnny Marr hat letztes Jahr mit, wie ist die Platte noch, The Messenger, eine Platte veröffentlicht. Sein erstes Soloalbum, welches total an mir vorbeigegangen ist. Jetzt hat er nachgelegt mit Playland. Schon erstaunlich, dass er ja im Prinzip 15 Jahre, mehr als 15 Jahre nach dem Ende von The Smith eigentlich erst loslegt mit Soloplatten. Klar, hier und da einmal mal ausgeholfen als Studiomusiker. Bei The war zumindest nach dem Ende von The Smith ziemlich lange dabei. Aber was hat Johnny Marr die 12 Jahre dazwischen gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier Playland, das neue Album von ihm, ist ja ziemlich nichtssagend. Da gibt es keine wirklich großartigen Tracks drauf, wie man sie eigentlich von ihm kennt. Zumindest wenn man ein alter Smiths-Fan ist. Von daher mit Vorsicht zu genießen. Track gerade eben hieß This Tension. Ich hatte gerade noch Besuch hier im Studio. Mein Kumpel Sebastian kam hier rein. Einer der größten Smiths-Fans von The Fall weltweit, würde ich mal denken. Und der Sebastian meinte, Mensch, Patrick, du spielst viel zu wenig von The Fall bei dir in der Sendung und hatte mir doch tatsächlich die neue Single mitgebracht. Die will ich euch nicht vorenthalten. Hier kommt Mark E. Smith mit seiner Kultband und dem Track Fiber Book Troll. das waren The Fall mit dem Track Fiber Book Trawl. The Fall, die Band um Mark E. Smith, gegründet damals 76, hat auch ihren Sound schon seit fast 40 Jahren für sich gepachtet und wie hat schon damals der legendäre britische Radio-DJ John Peel zu The Fall gesagt, always different, always the same, dem kann ich mich nur anschließen. Was Neues gibt es von Caribou, Dan Snaith kommt aus Kanada und macht eigentlich ziemlich klasse elektronische Musik. Our Love heißt sein neuestes Album, welches diese Woche erscheint und hier eigentlich der mit Abstand beste Track von eben diesem Werk, Can't Do Without You. Can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without, can't do without. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. I can't do without you. Can't Do Without You. Das war Caribou, der Track vom neuesten Album Our Love. Dan Snaith alias Caribou hat damals angefangen, eigentlich eher so als Folktroniker, also ein bisschen Folk mit Elektronik vermischt und das Ganze auch wirklich ziemlich gut hinbekommen. Und dann gab es vor 4 Jahren mit Swim wirklich diese Überplatte, eine der Platten des Jahres damals und Elektronik und Ja, Disco wahrscheinlich irgendwie ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die Platte damals hat jeder gut gefunden, egal ob er solche Musik mochte oder nicht. Die war einfach ganz, ganz großartig gemacht. Entsprechend natürlich als auch hoch die Erwartungshaltung beim neuesten Album von Caribou. Und ihr habt es gerade schon gehört, die ist relativ soulig geworden. Ein bisschen R&B-Versatzstücke mit da drin. Und ansonsten, ja, ein bisschen blubbernde Housebeats, aber so richtig der stampfende Beat, der mal den Funken zu überspringen bringt oder das fast zu überlaufen, den gibt es leider irgendwie nicht auf dem neuesten Album. Also schade, der Track gerade eben schon mit Abstand wirklich der beste, die anderen plätschern so dahin. Leider, leider. Und ja, trotzdem hier nochmal ein Track von Caribou, der Titelsong vom neuesten Album Our Love. Don't you?